Hallo und herzlich willkommen zum 39. Themenpodcast des Connencasts. Heute geht es rund um den Sonderband, der diesen Monat neu in Deutschland erschienen ist, nämlich der Sonderband von Detective Conan vs. Kaito Kid. Und mit dabei ist heute auch Moni. Hallo. Und dann Manuel. Hi. Und erstmalig mit dabei ist heute auch der Kevin. Schönen guten Tag. Ja, Kevin, dann wäre es doch schön, wenn du dich mal kurz vorstellen könntest. Das mache ich gerne. Ich bin Kevin, 18 Jahre alt. Und was mich mit Conan verbindet, ist eigentlich der komplette deutsche Anfang. Also ich habe früher sehr gerne RTL 2 geschaut. Und da habe ich auch Conan von Anfang an mitbekommen. Den Manga habe ich erst später angefangen. Viel später. Gut, da fangen wir auch an, den Conan-Sonderband hier einmal kurz durchzugehen. Also was natürlich gleich am Anfang auffällt, wenn man den schon so in der Buchhandlung sieht oder wo auch immer man den herbekommt, dann sieht man ja natürlich schon, dass er ein bisschen größer ist als normale Conan-Bände, also nicht in der Höhe, sondern in der Breite. Nämlich statt 11,5 cm ist dieser jetzt hier 12,5 cm, also einen ganzen Zentimeter breiter. Dafür wird dann der Inhalt, der aus den normalen Bänden genommen wird, durch einen kleinen weißen Rand ergänzt, dazu aber später mehr. Ja, ich habe mir auch mal die Mühe gemacht und das mit einem japanischen Sonderband verglichen. Also es gibt da in Japan auch diverse Sonderbände, von denen ich hier auch einige zu Hause habe. Und die Maße dort sind 13 x 18,5. Im Gegensatz jetzt hat dieser Conan-Sonderband 12,5 x 18. Also ist jeweils 0,5 cm kleiner. Also hat nicht die Maße eines japanischen Sonderbands und auch nicht die Maße eines deutschen normalen Bands. Also irgendwo dazwischen liegt der. Ja, was das ist unfassbar. Das noch natürlich genau nachgemessen, genau nachgeschaut. Also, so kennt man dich, ne? Wollte gerade sagen, das ist so viele, wie wir ihn kennen und naja, ich sag jetzt einfach mal nicht lieben, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Mögen. Ja, Philipp, du achtest irgendwie auf Sachen, auf die niemand achtet. Ist echt so. Ich habe mir gedacht, dass es vielleicht so groß sein könnte wie ein japanischer Sonderband und habe ich mir den mal da drunter gelegt und dann geguckt, aber der war größer. Naja. Wo wir denn gerade. Ne? Ja, schade. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist das EMA-Logo auf der Vorderseite des Bandes. Das ist im Gegensatz zu den normalen Conan-Bänden deutlich kleiner. Dazu aber auf der Rückseite ist auch ein EMA-Logo zu sehen und das ist größer als bei den anderen Conan-Bänden. Das ist schon mal sehr verwirrend, aber die haben auch die Logos nicht vertauscht, also nicht das Logo von der normalen Vorderseite auf die Rückseite gepackt, denn die Maße sind dort auch unterschiedlich, also ich weiß nicht, warum EMA hier mit den Größen variiert hat und jetzt einfach hier die Größen verändert hat, naja. Hast du nachgemessen? Ja, ich habe nachgemessen, habe aber die Maße hier nicht mehr im Kopf und mir auch nicht notiert, also habe ich sie auf jeden Fall. Ja, zudem hatte ja Kevin mich schon auf das Logo aufmerksam gemacht, das ja nicht so ganz schön aussieht. Das ist ja beim Conan, also beim NAN, ist das teilweise ein bisschen durcheinander. Und ich denke mal, das liegt dann auch, hängt dann auch damit zusammen, weil sie dieses Versus Kaito Kid dann noch dazu gebaut haben. Also ja, es ist wirklich zerschnibbelt worden. Man kann es echt so nennen. Und ich glaube einfach auch, wie du sagtest, dass es an dem zweiten Logo liegt. Denn unten beim N und beim A sieht man, dass der Schnitt schräg geht. Parallel zum Versus Kaito Kid Logo. Aber es gibt ja auch. Pattern Fail. Ja, es gibt ja aber auch oben bei dem Hüb-Knubbel da oben, oder was das ist, beim N und beim A und beim N nochmal, da ist auch das teilweise ein bisschen verschoben. Also es liegt nicht nur an dem Logo, sondern auch noch an. Aber stimmt, das ist ja, und da sind die Schnitte waagerecht. Naja, also das Logo sieht auf jeden Fall nicht so schön aus, wie man es von normalen Conan-Bänden gewohnt ist. Hätten sie sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben sollen. Aber ich meine, das sieht man ja auch nicht immer gleich auf den ersten Blick, wenn man sich den Band anguckt. Also jetzt aber, ich hab's leider sofort gesehen. Okay, ja, mag auch solche Leute gehen, denen das sofort auffällt. Was mir aber aufgefallen ist zum Beispiel, dass das Detektiv von Detektiv Conan, das ist jetzt nicht mehr in schwarz wie normal, sondern in weiß, was ja auch an dem blauen Hintergrund liegt. Denn da wurde ja eine blaue Mauer verwendet, die auch ziemlich ähnlich dem Original ist. Also ich vermute sogar mal, dass es die Originalmauer ist, die da im Hintergrund zu sehen ist. Ist ja auch das Originalbild, was auf dem Cover zu sehen ist. Also da gab es keine Veränderung von EMA. Liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass es diesmal eine Zeichnung von Gosho Aoyama selber ist, so wie es aussieht. Aus welchem Fall kommt diese Zeichnung eigentlich? Das ist ja, ich konnte jetzt nicht so herauslesen, ich bin noch kein Kaito Kid-Kenner, aber ich konnte da keine Verbindung zu irgendeinem Fall aufbauen. So, also auf dem Cover sehen wir, habe ich mal recherchiert, das Bild von Band 30, Kapitel 300. So, wenn wir jetzt aber genau hinschauen, das wäre übrigens auch die Episode 235 bis 238. Wenn wir aber jetzt genau gucken, wird genau dieser Fall, der auf dem Cover ist, kommt im Manga, in dem Band, in dem Sonderband, gar nicht vor. Ich habe also geguckt, aha, und zufälligerweise habe ich vor ein paar Tagen Band 30 gelesen. Ich dachte dann munter, ach, dann kommt der Band nochmal vor, der Fall vom letzten Band. Aber nö, ich habe geblättert, aber ich habe ihn nicht gefunden. Also von Band 30 wird, die Kapitel werden nicht erwähnt, also erwähnt schon in der Zwischenbox, aber sie tauchen nicht auf als komplette Fälle. Ah, also ist dann das auf dem Bild die Villa Abenddämmerung, die da zu sehen ist. Das war ja dieser Fall mit diesen Meisterdetektiven, die dann diesen, wurde ja auch, wie du schon sagtest, kurz im Band angeschnitten, dieser Fall, dieses Schloss. Ja, absolut korrekt, genau darum handelt es sich. Und ich war am Anfang auch ein wenig verwirrt, weil ich dann auch mit dem Fall gerechnet habe. Aber dem wurde am Ende doch nur eine Seite gewidmet. Tja, das ist natürlich schade, aber es gibt ja in dem ganzen Band, das gibt man ja auch schon eine Dicke, das könnte man nicht ablesen, das ist, kann nicht alle Kaito Kid-Fälle beinhalten, also nicht vollständig, da wurden ja einige auch nur kurz angeschnitten. Aber dazu dann auch später mehr. Ja, was mir noch aufgefallen ist, ist natürlich die Breite, wo wir gerade schon dabei sind. Der Band ist, oder die Dicke sozusagen, die Breite, die ist ja ein bisschen breiter als der normale Conan-Band, die Dicke. Der Band ist 2,5 Zentimeter groß, da habe ich mal wieder nachgemessen. Im Gegensatz zu den anderen, ich habe auch hier den Sonderband zur Organisation auf Japanisch, der ist 3,8 Zentimeter groß, also 2,5 zu 3,8. Ich denke mal, deswegen hat sich auch EMA dazu entschieden, den Kaito Kid Sonderband hier zu veröffentlichen und nicht so ein Organisationsband, weil er dann doch schon ein bisschen dicker ist und man da auch ein paar mehr Informationen wahrscheinlich noch übersetzen müsste. Ist eigentlich schon angekündigt, ob dieser Organisationssonderband auch erscheinen soll hier in Deutschland? Ach so, nee, es ist jetzt bisher nur bekannt, dass dieser Kaito Kid Sonderband hier eben in Deutschland erschienen ist, aber ich denke mal, dass EMA schauen wird, wie sich dieser Band denn verkauft, wie ich hier auch schon öfters in News-Podcasts angekündigt habe. Und dann wird EMA wahrscheinlich entscheiden, ob sie sich nicht noch entschließen, weitere Sonderbände hier zu veröffentlichen. Ich denke mal, wenn der einen guten Absatz findet, dann kann man auch damit rechnen, dass weitere Organisationsbände, also hier, oder der Organisationssonderband Kaito Kid wieder neu aufgelegt wird oder was ich was. Also daran werden sie sich jetzt wahrscheinlich messen. Also auf jeden Fall auch schon ein Grund, warum man diesen Band denn kaufen sollte. Wie viele Sonderbände gibt es denn bisher in Japan? Oh, also es gibt zig Sonderbände. Es gibt ja auch Bände, die fassen die Handlungen von einzelnen Bänden zusammen, also zum Beispiel ein Band, der fasst die Handlung von Band 1 bis 10 zusammen, dann von 11 bis 20. Dann gibt's auch welche zu den Kinofilmen, in Farbe dann auch, den zur Organisation. Dann gibt's noch die Short Stories, also da gibt's noch massig, was man hier veröffentlichen könnte. Aber es ist natürlich das Problem mit den Verkaufszahlen. Ich denke mal, dass sich der Sonderband wahrscheinlich auch nicht so gut verkaufen wird, wie die ganzen normalen Conan-Bände. Ist eben nur ein Sonderband. Und viele, die dann die Bände auch schon haben, die werden dann ja wahrscheinlich auch nicht zugreifen. Naja, also es gibt auf jeden Fall noch was, was man veröffentlichen könnte. Wird EMA wahrscheinlich jetzt schauen, wie sich denn dieser Sonderband hier verkauft. Also ich wünsche EMA natürlich gute Zahlen, aber dreimal möchte ich mit dem Band nicht kaufen. Ja, das stimmt natürlich. Also da sollte dann auch jeder Fan mal ein bisschen EMA unterstützen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Band, obwohl er ja der ganze 140 Seiten mehr hat als ein normaler Band, ist er knapp 50 Cent billiger als die normalen Bände, was ja schon merkwürdig ist. Und ich glaube, das gehört zur Verkaufsstrategie von EMA, damit sich dieser Band besser verkauft, weil sie ihn eben ein bisschen günstiger gemacht haben. Denn dieser Band kostet ja gerade mal 5,99 Euro im Handel, wohingegen ja die aktuellen normalen Bände 6,50 Euro kosten. Ich habe mir auch mal die Fälle, die darin abgedruckt sind, genau angeguckt und dann auch mit den Original Handlungen aus den richtigen Detective Conan Manga Bänden verglichen. Der einzige Unterschied, den es da wirklich gibt, ist dieser weiße Rand, den man da überall sieht, von einem Zentimeter, oder ich glaube, der ist sogar ein bisschen breiter. Wie ich schon sagte, der Band ist ja ein bisschen dicker als die normalen Conan Bände, aber ansonsten sind die Kapitel genau die gleichen wie aus den Detective Conan Manga Bänden. Die haben die also einfach nur genommen, da reingepackt, und dann haben die diese Sonderinformation, die es zwischen den einzelnen Fällen immer gibt, auch noch übersetzt und fertig ist der Sonderband so in etwa. Also da steckt auch nicht viel Arbeit drin, wie es in einem normalen Detective Conan Band der Fall ist. Stimmt, die ganze Übersetzungsarbeit, die sie für die normalen Bände brauchen, die konnten sie ja hier komplett weglassen. Ja, genau. Ich möchte nur kurz nochmal zwischendrin anmerken, dass das alternative Cover, was man direkt beim Aufschlagen des Bandes sieht, das finde ich doch sehr schön gemacht. Also Conan oben, Kid unten und dazwischen dann dieser Detective Conan vs. Kaito Kid Schriftzug, wo diesmal auch nichts verrückelt ist. Also alles super gemacht und ja, sehr schön. Apropos verrückelt, beim Buch Rücken ist der Schriftzug auch normal. Ah, das stimmt. Das ist mir auch jetzt gerade erst aufgefallen. Überhaupt auch oben bei dem NAN, also bei dem oben, da ist es auch nicht verrückelt, wie es bei auf der Titelseite der Fall ist. Naja. Aber eins möchte ich noch zu den Rändern sagen. Ich finde sie eigentlich ziemlich gut. Ich versuche mit den Wänden von vorne immer gut umzugehen und wenig zu flicken. Und mit den Rändern innen drinne brauche ich den Band gar nicht so weit aufschlagen. Genau, das ist mir auch positiv aufgefallen. Vor allem ist der Band ja auch ein bisschen dicker und deswegen muss man ja, ist ja, schlägt man den Band hier anders auf. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr so dicke Bücher liest und dann so einen kleinen Manga-Band vielleicht mal aufschlagt oder so eine Zeitschrift. Da muss man natürlich immer viel, viel doller auch aufschlagen oder aufhalten die Seite. Und jetzt mit diesem größeren Rand ist natürlich entsprechend einfacher. Also ich finde das auch gut gemacht. Und ja, ist natürlich auch sehr schön, dass man dann besser lesen kann, auf jeden Fall. Also ist mir auch positiv aufgefallen, wenngleich natürlich jetzt dieser Band nicht mehr in meine Sammlung passt, sondern irgendwo anders gestapelt werden muss oder einfach da hervorstehen wird. Naja, mal schauen, wie ich das mache. Ja, da habe ich auch schon überlegt. Ich habe mich jetzt entschlossen, alle meine Bände ein Stück vorzurücken, damit es wieder passt. Oder einfach beim Sonderband hinten was abschneiden, aber das kommt wohl nicht in Frage. Das sähe dann unter anderem beim Cover und auch beim Inhalt etwas merkwürdig aus. Naja, okay. Dann kommen wir mal zu der Übersicht der einzelnen Charaktere. Die finde ich am Anfang eigentlich ganz schön gut gemacht. Also sind auch kurz und knapp vorgestellt die Charaktere, wobei natürlich bei einigen ein bisschen was fehlt. Zum Beispiel bei Jirokishi Suzuki. Da fehlt natürlich sein Ziel, war, dass er Kaito Kid unbedingt schlagen will. Was natürlich aber auch teilweise ersichtlich sein könnte, denn ja alle wollen ja hier Kaito Kid schlagen. Und bei den Detective Boys, ich frage mich, warum die überhaupt in Anführungszeichen gesetzt sind, ist ja eigentlich nicht so wirklich üblich. Und da fehlt natürlich auch Aihaibara in der Beschreibung. Also Aihaibara ist auch Mitglied der Detective Boys, ob ihr es glaubt oder nicht. Die wird hier außen vor gelassen. Und bei Detective Boys ist ja auch noch das Bild zu sehen mit japanischen Schriftzeichen oben bei den Sprechblasen. Sehr interessant, dass sie da nicht die deutsche Variante genommen haben, aber das haben die auch später noch gemacht, aber dazu dann auch später mehr. Dann geht's ja wie gesagt mit dem Fall los. Da wird doch gleich die erste Seite dann freigelassen und immer dieses Detective Conan vs. Kaito Kid Logo da rechts auf eine freie weiße Seite gepappt. Was ich überhaupt bei den Rändern störend finde, ist hier aber beim Cover. Zum Beispiel, da ist ja die ganze Seite mit dem Cover bedeckt, nur rechts ist dann so ein weißer Rand. Und das sieht dann doch schon ein bisschen doof aus bei dem Cover. Also bei den Handlungen zwischendrin, da ist das doch schon verständlich, aber hier bei dem Cover sieht das für mich ein bisschen doof aus. Ach, tatsächlich, ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich eben die Wände so wenig wie möglich aufschlage. Aber stimmt, hätte man strecken können zum Beispiel. Ja, naja, das sieht ja wahrscheinlich auch doof aus. Was ich aber auch gut finde, ist zum Beispiel, dass jetzt hier diese Fälle nochmal neu abgedruckt sind, denn meine ganzen Bände, die normalen Detective Conan Bände, sind da doch schon ein bisschen abgestanden und von daher haben die nicht mehr so gute Farbqualität. Also das ist doch schon sehr schön, dass die ganzen Fälle auch nochmal hier neu abgedruckt sind. Da kann man sich die dann nochmal schön in Schwarz-Weiß wirklich angucken. Also sehr interessant. Die meisten der Farbqualität wahrscheinlich, dass dein Papier von den Conan-Fällen auch schon verklebt. Ja, genau, das kennt man ja von den Zeitungen immer und so weiter. Also, ja, wenn die schon ein bisschen länger durch hier rumstehen, dann ist das natürlich, ist glaube ich bei jedem so. Naja, bei mir werden es auch schon braun, gelb, grün, Schimmel und so weiter. Ja, was ich aber gut finde, ist zum Beispiel, dass die ganzen einzelnen Kapitel hier auch mit Fall 1 und Fall 2 und Fall 3 beginnen, beziehungsweise Fall 4 und dann geht's wieder bei Fall 1 los. Das war ja in den normalen Conan-Bänden nicht so und hier ist es jetzt so, also weiß man auch gleich, wo in welchem Fall denn man dann ist von diesen 4 bis 5 von den Kaito Kid-Fällen jeweils. Also das ist doch sehr schön gemacht, dass man dann nicht diese Fall 8, Fall 9, wäre auch glaube ich ein bisschen seltsam, wenn man auf einmal mitten mit Fall 8 oder so anfängt. Okay, dann komme ich noch einmal zu den Fällen, die in diesem Sonderband abgedruckt sind. Also es fängt an mit dem Fall aus Band 46, das Abenteuer im mysteriösen Haus. Das entspricht dann auch den Folgen, wer das wissen will, 394 bis 396 der japanischen Zählweise. Also alle Fälle aus diesem Manga-Band wurden noch nicht im deutschen Anime umgesetzt. Der zweite Fall stammt dann aus Band 53, Kaito Kid und die vier Bilder. Das waren die Folgen 469 und 470. Dann kommt Band 61, Kaito Kids spektakuläre Teleportation, mein Lieblingsfall von Kaito Kid. Das war die Folge 515 und japanisches Special überhaupt, einstündig. Danach kommt dann der einzige Kaito Kid-Fall, der sich bisher über zwei Manga-Bände erstreckt, nämlich Band 64 und 65, Kaito Kid gegen den sichersten Tresor der Welt. Das waren die Episoden 537 und 538. Und ganz zum Schluss der Fall aus Band 68, Kaido Kid gegen die Detective Boys. Das waren die Folgen 585 bis 587, wobei man sagen muss, dass hier eine Folge nur halb mit Kaido Kid belegt war und der andere Hälfte dieser Folge dann auch um Sumiko Kobayashi und Shiratori ging. Genau, also haben wir insgesamt 19 Kapitel in diesem Sonderband, im Gegensatz zu den normalen Bänden, wo ihr immer nur so 9 bis 11, wobei ja natürlich jetzt 11 der aktuelle Standard ist. Also 19 statt 11 ist ja schon ziemlich stark und dann kostet der Band auch nur 5,99, also sehr gut. Wobei man hier noch erwähnen sollte, dass zwischen diesen einzelnen Fällen immer eine sogenannte Fallakte steht, wo dann auf einer Seite kurz eine Handlung eines anderen Kaido Kid Falls behandelt wird. Zum Beispiel halt das erste Treffen mit Kaido Kid auf diesem Kreuzfahrtschiff oder andere Aufeinandertreffen zwischen dem Detektiv und dem Meisterdieb. Das finde ich auch sehr schön, dass man das damit reingenommen hat und nicht einfach außen vor gelassen hat. Wobei ich ehrlich dafür wäre, diesen Gang durch die Luft, der ja hier nicht mit abgedruckt ist, den hätte ich auf jeden Fall auch noch mit abgedruckt, weil der ja auch so eine gewisse Magie von Kaido Kid so mit rüberbringt. Und der wäre auf jeden Fall auch noch sinnvoll gewesen, hier mit einzubauen, nicht einfach nur kurz auf einer Seite zu behandeln. Also das hätte ich gut gefunden. Und was natürlich auch noch fehlt, ist natürlich der aktuelle Fall rund um Kaido Kid und Phantom Lady, der im japanischen Manga bisher nur abgedruckt war. Und der ist auch noch nicht in diesem Sonderband enthalten. Also bietet sie vielleicht an, nach einigen Bänden vielleicht nochmal einen zweiten Sonderband zu veröffentlichen. Aber das müssen dann ja die Japaner selber erstmal wissen. Ja gut, wobei ich denke, das soll wohl auch eine Art Marketingstrategie sein. Es steht immer dran, aus welchem Band der eine kurz benannte Fall kommt. Wahrscheinlich hoffen die von EMA, oder die aus Japan auch, dass diese Leute denken, boho, aha, der eine Fall von Kaido Kid war gerade so schön, ich möchte mir Band 16 kaufen und dann den anderen Fall auch noch nachlesen. Ja, das finde ich auch interessant, vor allem, weil bei diesen abgedruckten Bänden oder abgedruckten Kapiteln, da steht gar keine Zahl dran, also weiß man überhaupt nicht, woher der kommt, womit man das denn vergleichen soll. Also da steht es aber dann bei diesen Fallakten wieder dran, also es ist sehr mysteriös. Ich zum Beispiel habe mich die ganze Zeit gefragt, wohin dieser zweite Fall aus diesem Band, also der zweite Fall, der hier vollständig abgedruckt ist, wohin der überhaupt herkam. Ich musste da erstmal die ganze Zeit suchen, habe es immer noch nicht rausgefunden, werde da wahrscheinlich nachher nochmal genauer schauen. Naja, das hätte man auf jeden Fall auch noch damit ergänzen sollten. Es gibt ja immer bei den Fallakten auch schon so ein kleines Vorwort auf den nächsten Fall. Da hätte man das doch gut anbringen können. Ich weiß es nicht. Ich habe das japanische Original von diesem Sonderband leider nicht und könnte da auch nicht vergleichen, wie das denn da ist. Wahrscheinlich ist das da auch nicht so. Haben die wahrscheinlich genauso übernommen. Ja, also stimmt. Hätte ich auch gut gefunden. Denn am Anfang habe ich, als ich am Anfang zu lesen, dann auf einmal von vorne mit der E-Mail-Adresse von Alopata, ich denke nur, wie... Anopata, was? Und auf einmal fängt dann Kaito Kid an. Das hat mich dann doch ein wenig umgehauen. Ja, da dachte ich auch erst, ich wäre hier im Organisationssonderband gelandet, aber es war nicht ja, so. Genau. Naja. Überhaupt noch zu den Fallakten, da hatte ich auch vorhin schon angedeutet, dass hier auch die japanischen Scans verwendet wurden, also die japanischen Bilder, da wurden die nicht mehr durch deutsche ersetzt. Ja, das stört mich jetzt nicht besonders, weil die Bilder natürlich vor allem dazu da sind, dass man sich die Bilder anguckt und nicht den Text auf diesen Bildern da durchliest. Aber ja, hätte man vielleicht gut machen können, wenn man hier wirklich einen deutschen Band hätte draus machen wollen. Hätte man es aber auch am Anfang bei den Detective Boys ersetzen sollen, naja. Also ich sehe da zwei Theorien. Erstens, die einfache Theorie, sie wollen nicht spoilern, obwohl sie das ja machen mit dem Text darunter. Und dann zweitens, sie wollen eben die genaue Spannung nicht nehmen. Dass man eben auch denkt, wirklich, ja, ich will den Band kaufen. Ja, also wenn man sich den Text durchliest, da wird man ja auch nicht direkt gespoilert. Also es geht ja darum, dass der Inhalt zwar kurz angeschnitten wird, aber die Auflösung des ganzen Falls, die steht ja nicht. Da sollte man sich den Band dann auf jeden Fall auch nochmal kaufen. Es sind, glaube ich, auch nur 4 Bände, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die man hier noch braucht, wenn man alle Handlungen rund um Kaido Kid dann hat. Beziehungsweise gibt ja noch einen Fall mit Toichi Kuroba aus Band 55, den man ja nicht unbedingt so wirklich dazu zählen muss. Also 4 bis 5 Bände braucht man noch, damit man die vollständige Handlung rund um Kaido Kid aus dem Negative Conan-Universum hat. Ja, stimmt, aber es könnte auch nur Bequemlichkeit gewesen sein. Einfach im Sinne von, ach, klatschen wir die Bilder aus Japan rein und hauen wir für 5,99 raus, bitteschön. Ja, ich meine, es stört mich auch nicht wirklich. Also das hätte man, ich weiß nicht, ob es besser wäre, wenn man es ersetzt hätte. Das wäre wahrscheinlich nur ein Aufwand gewesen. Es geht ja nicht darum, dass man das liest, so wie die normalen Kapitel, wenn es hier die richtigen Kapitel im Japanisch oder beziehungsweise der ganze Band auf Japanisch rausgebracht worden wären, wäre ich doch ein bisschen enttäuscht gewesen, aber diese Zwischensequenzen, das mir ist letzten Endes auch egal, muss ich sagen. Ja, also mich hat's doch nicht gestört, aber es fällt einem doch auf. Aber wenn man sich die ganzen Bände dann auch gekauft hat, dann hat man natürlich trotzdem noch nicht alle Handlungen rund um Kaito Kid zusammen, denn es fehlen natürlich noch die 4 Kaito Kid Bände, die hier hinten im Sonderband auch ganz kurz angeschnitten werden, beziehungsweise werden einzelne Fälle aus diesen Kaito Kid Bänden vorgestellt. Ich kann damit jetzt nicht so viel anfangen, weil ich die Kaito Kid Bände immer noch nicht gelesen habe, muss ich ehrlich zugeben. Aber es ist natürlich trotzdem nett, dass man hier auch mal eine kurze Übersicht über die einzelnen Charaktere, die da auftauchen, kriegt und auch eine Einleitung in die einzelnen Kapitel erhält. Also sehr schön gemacht, finde ich. Ja, schön vielleicht schon, aber also man erfährt natürlich ein wenig über Kaito Kid selber. Aber für mich war das eher ein Anzeichen, als ob Eva nachdenkt, Kaito Kid in Deutschland weiterzuführen. Ja, vor allem steht ja auch noch im Handel. Das hat mich schon so ein bisschen verwirrt. Und da habe ich auch eine Rückfrage schon bei uns im Newsblog bekommen, ob denn diese Kaito Kid Bände jetzt wirklich noch im Handel sind. Also ich kann immer kurz erzählen, also offiziell sind sie ja noch im Handel, beziehungsweise die wenigen Bände, die es davon noch gibt. Aber nachgedruckt werden die nicht mehr. Also das ist schon sehr grenzwertig, was EMA hier schreibt. Ja, ich will jetzt hier nicht kritisieren, dass sie schreiben im Handel. Also ja, ich sollte aber niemand jetzt große Hoffnung machen, dass es hier eine Neuauflage gibt. Bisher ist ja noch nichts geplant dazu. Und es wird wahrscheinlich auch nicht so sein. Wobei man natürlich mit einer hohen Verkaufszahl für diesen Sonderband hier wieder davon ausgehen könnte, dass es vielleicht mal eine neue Auflage der Kaito Kid Bände geben könnte. Also auf jeden Fall sollten auch die, die daran interessiert sind, sich diesen Sonderband kaufen. Wäre durchaus hoffenswert, sage ich jetzt mal. Gibt es das Wort? Egal. Denn ich persönlich besitze nur den Band 4 von dem Kaito Kid Manga, den ist der glaube ich noch nachgedruckt wird, weil der ja 8 Jahre nach den 3 anderen veröffentlicht wurde. Und ich glaube, der wird auch nicht mehr nachgedruckt. Ich glaube, es wird gar keiner mehr nachgedruckt. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall ist der Band 4 davon der, den man noch am leichtesten kriegt. Die anderen 3 kriegt man kaum noch. Ich habe lange gesucht. Das ist ziemlich schwer, den noch zu kriegen. Ja, das muss man da schon Unsummen an Geld auf den Tisch legen, damit man die bekommt. Ich glaube, bei diversen Auktionshäusern hier im Internet kriegt man, glaube ich, nicht für unter 30 Euro. Da muss man schon sehr, sehr viel Glück haben oder Verstand. Ich habe ja auch den Bände 2, 3 und 4, wobei mir natürlich der erste Band fehlt, was natürlich in der Manga natürlich immer der wichtigste Band ist. Also könnte sich eben mal vielleicht mal dazu entscheiden, die neu zu drucken. Da werden sie auf jeden Fall einen großen Absatzmarkt finden, da bin ich mir jetzt schon sicher. Wenn ich mich recht daran erinnere, hat Chris gesagt, er hat seinen Kaito Kid Band 4 für, ich weiß nicht, 40 Euro verkauft? Wenn sie sogar 50 waren, meine ich. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr genau, aber irgendwie sowas. Naja, und damit hätte mir Christian auch den Gefallen getan. Ich habe nämlich vorher nochmal auf Twitter getwittert, ob ich noch irgendwas Besonderes im Cast erwähnen soll. Und da hat Christian dann gesagt, dass ich ihn erwähnen soll. Das haben wir jetzt hiermit dann auch schon gemacht. Super. Also Gruß an dich, wir haben dich erwähnt. Und Gruß überhaupt auch an Marcel und Clemens, die beide heute leider nicht dabei sein können. Ich würde den Band jetzt hier nochmal gern zu Ende durchgehen. Es fehlen noch ein paar Sachen. Zum Beispiel jetzt die Werbung, die hier hinten so lustigerweise im Band wieder drin ist. Da wird natürlich erst einmal Werbung für manganet.de gemacht, also die Internetseite. Und dann auch für die Facebook-Seite, die es ja seit neuestem gibt, von EMA. Also da könnt ihr auch gut mal liken, wenn ihr weitere Informationen über Detective Conan haben wollt. Oder natürlich auch andere Manga-Serien von EMA. Dann gibt es ein paar uninteressante, für mich auf jeden Fall, Mystery-Manga-Vorstellungen. Und danach noch ein Manga-Mystery-Verzeichnis. Was ich noch dazu sagen wollte, die Seite, wo sie Werbung machen für ihre Internetseite und für die Facebook-Like-Page, die ist mir gerade erst aufgefallen, weil das ist so schwach und so blass abgedruckt, dass einem das kaum auffällt. Ja, da hätten sie. Im restlichen Band ist es ja sehr schön mit dickem Schwarz geschrieben und das ist total blass und total grau und fast dieselbe Farbe wie die Seite selbst. Also man kann es schwer erkennen. Ja. Das ist sehr, sehr schade, finde ich. Also werden ja nur ein bisschen die beiden Internetseiten und so das Wichtige hervorgehoben und dann ganz, ganz schwach. Also da braucht man wirklich gute Augen. Also wer keine guten Augen hat, der kann das hier wahrscheinlich gar nicht lesen. Da stehen ja die ganzen Titel, wer das nicht lesen kann, die EMA bisher herausgebracht hat. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es alle sind, das habe ich noch nicht kontrolliert. Werde ich wahrscheinlich noch nicht machen. Doch, man sieht ein paar Buchstaben, aber also wenn ich jetzt hingucke und ich trage schon eine Brille, also die Namen könnte ich jetzt nicht direkt lesen. Das ist derartig undeutlich. Ach, ich habe erst jetzt die Werbung gefunden, Mensch. Ich habe auch schlechte Augen. Verdammt, ey. Jetzt sehe ich das erst. Tja, naja, jetzt wisst ihr alle, auch die ganzen Hörer wissen jetzt wahrscheinlich, dass es hier eine Werbung von EMA hin drin gibt. Sehr gut. Ja, interessant ist natürlich auch noch die eine andere Werbung außerhalb des Mystery-Genres. Und zwar für die Sailor Moon Neuauflage, die jetzt auch schon bei EMA startet und die natürlich dem Genre Romance angehört. Also, da habe ich auch nichts dagegen, wenn die hier dafür Werbung machen. Sailor Moon ist ja ein Klassiker und wahrscheinlich auch gemeinsam mit Conan oder einer der beiden Hits hier von EMA in Deutschland. Die Ich anderen habe ihn guten gekauft. oder bekannten Serien hat ja alle Carlsen-Manga. Aber wobei man sagen muss, das ist, denke ich mal, auch wieder eine Strategie von EMA, weil die erhoffen sich, so viel ich weiß, von dieser Neuauflage von Sailor Moon immer wieder ordentliche Verkaufszahlen, da ja Sailor Moon so beliebt und so ein Klassiker ist. Und dann wollen sie halt hier auch nochmal gleich Werbung für machen. Kann ich aber gut Ja. nachvollziehen und finde ich, passt auch, denke ich mal, rein. Also stört soll mir jetzt auch nicht stören, wenn sie dadurch bessere Verkaufszahlen haben, dann ist mir das ganz egal. Solange dann, vielleicht kommen dann ja deswegen auch noch andere Conan-Bände hier nach Deutschland. Wer weiß, wer weiß. Okay, dann sind wir auch schon ganz am Ende des Sonderbands hier angelangt. Da findet man ja noch die Credits oder das Impressum oder was auch immer. Und das ist natürlich wie immer bei einem Conan-Band abgedruckt worden. Allerdings diesmal nicht vorne, wie es ja sonst immer der Fall war, sondern diesmal hinten. Und was widerlich dabei ist, ist der lustige Buchdruck. Ah, ich beschwere mich ja schon seit einigen Bänden darüber. Also Buchdruck muss unbedingt wieder rein, Leute. EMA, hört mir zu. Ja, und ganz am Ende ist dann noch eine Seite mit dem Stopphinweis, dass man auf der anderen Seite anfangen soll, wie man es ja auch schon gewohnt ist. Also haben wir den ganzen Band auch jetzt damit durch. Was ich noch sagen wollte, ist, dass in dem einen Fall, also ich habe den ganzen Fall noch nicht durchgelesen, ich kenne die auch alle lustigerweise schon, da habe ich mal geguckt, ob dann dieser Kommissar, der immer so hinter Kaito Kid her ist, der ja auch vorne noch als Kommissar Nakamori vorgestellt wurde, der wird dann da wieder Kommissar Nakamura genannt im Fall aus Band 64. Also Nakamura war ja auch damals schon in dem richtigen Band 64 der Fall. Und also ich finde das sehr lustig, dass sie den Fehler dann noch da drin gelassen haben. Ich weiß nicht, vielleicht sollten die vielleicht mal Nakamori schreiben und nicht Nakamura, also. Also soweit ich weiß, wurde der Fehler später auch dann beim echten Conan-Manga behoben. Aber wie es aussieht, haben sie dann hier für den Sonderband nur die Erstauflage verwendet. Ja, ich habe ja auch selber nur die erste Auflage vom Conan Manga Band 64. Also kann ich nicht sagen, wie es dann in der zweiten Auflage ist. Ich bin jetzt auch nicht bereit, mir jede Auflage von jedem Conan Band zu kaufen. Das wäre, glaube ich, doch ein bisschen zu viel. Ja, stimmt. Dann lieber nicht. Zudem sind mir auch noch ein paar weitere Sachen aufgefallen, zum Beispiel einige Trennfehler bei diesen Fallakten. Ich weiß ja nicht, ob man jetzt so neu trennen darf. Also, ich bin ja auch schon nicht mehr ganz so up to date, was die Rechtschreibung betrifft. Die wird ja eigentlich jedes Jahr aktualisiert, so wie ich das Gefühl habe. Zudem wurde bei der Sonderfallakte, da ist einmal die Zeile verrutscht. Das ist natürlich ein bitterer Fehler, der nicht hätte passieren dürfen. Strafe muss sein, Emma. Genau, das war es dann auch schon mit meinen sonstigen Informationen, die ich hier noch habe. Also sonst ein sehr schöner Band, also kann ich nur empfehlen. Ich denke mal, da kommen wir auch zum Fazit. Wie ich schon sagte, hätte ich dir auf jeden Fall den Luftspaziergang noch mit dazu genommen. Aber ansonsten sehr gut und ich kann den Band auf jeden Fall nur empfehlen. Nicht nur für Kaito Kid Fans. Man sieht ja, ich bin ja hier eigentlich ein absoluter Kaito Kid Hasser. Aber ich habe mir den Band trotzdem gekauft. Also ich finde das sehr interessant, mal alle Fälle da auf einen Blick zu haben und natürlich, um die Detektiv Conan Verbreitung hier in Deutschland zu stärken, lohnt sich das auf jeden Fall auch, diesen Band zu kaufen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist natürlich hier 1A. Also man hat über 300 Seiten für 5,99 €. Was will man da mehr? Ich denke mal, dafür bekommt man heute überhaupt es gibt keinen einzigen Band, den man so dafür bekommt. Wenn ein normaler Band über 300 Seiten hat, dann verlangt der Publisher dafür doch schon mal 7 bis 8 € sogar für einen Manga. Da habe ich schon einige Sachen erlebt. Also auf jeden Fall lohnt sich dieser Sonderband in dieser Hinsicht auf jeden Fall auch. Und ja, Kaido Kid Fans sollten sich den auf jeden Fall auf keinen Fall entgehen lassen. Das ist natürlich ein super Band. Und ich kann nur sagen, kauft ihn euch und kauft ihn euch und kauft ihn euch. Also ja, ich kann gar nicht mehr dazu sagen. Also, ich persönlich zähle mich ja eher zu den Kid-Fans und finde den Band ziemlich gut, aber ich verstehe nicht ganz, warum die Fälle, die hier abgedruckt sind, nicht in chronologischer Reihenfolge folgt sind. Ich weiß nicht, ob das vom japanischen Original ausgeht oder nicht, aber es ist sehr merkwürdig, weil zum Beispiel kommt in diesem Band kommt ja erst die Teleportation und dann der Tanuki-Fall, also das mit dem Tresor. Eigentlich chronologisch sind die ja, ist der Tanuki-Fall ja wesentlich früher und ich finde es merkwürdig. Wenn es von, ich weiß nicht, ob es vom japanischen Original geht, aber ich finde es merkwürdig, warum es in dieser Reihenfolge angelegt ist. Nee, das ist schon im japanischen Original aus und auch in den normalen Manga-Bänden ist das ja so. Also der Fall mit der Teleportation, der ist aus Band 61 und der mit dem Tresor aus Band 64 und 65, also 3 bis 4 Bände später kommt der erst. Echt? Also ist schon alles chronologisch hier. Dann bin ich gerade verwirrt. Kommt die Teleportation nicht erst später? Nee, die war in Band 61, ist ja auf dem Cover zu sehen mit dem Haus. Okay. Naja, wäre auch ein bisschen komisch. Dann ist das ein Fehler meinerseits, okay. Wäre ja auch ein bisschen komisch gewesen, wenn das alles in komischer Reihenfolge wäre, also ist schon in chronologischer Reihenfolge, naja. Oh ja, okay, dann ist das ein Fehler meinerseits und irgendwie war ich da wohl selber verwirrt. Also, persönlich gewünscht hätte für so einen Detective Conan vs. Kaito Kid Fall, statt dass die den nur in so einer Akte erwähnen, finde ich, gehört so ein Best-of-Band, der das allererste Aufeinandertreffen, finde ich, gehört dazu, also der Fall aus Band 16, finde ich, würde da eher dazugehören. Hätte ich besser gefunden, wenn der noch drin abgedruckt wäre, weil das hätte ganz gut reingepasst, nochmal das allererste Zusammentreffen reinzubringen. Hätte ich besser gefunden. Also ich hätte es auch besser gefunden, wenn sie den reingetan hätten, den Fall, anstatt das Abenteuer im mysteriösen Haus. Es kann natürlich daran liegen, dass ich die Detective Boys nicht unbedingt mag, aber... Also der Fall im mysteriösen Haus ist ja schon mit den Detective Boys, aber am Ende des Bandes gibt es ja auch noch einen Fall mit den Detective Boys, wo es dann um dieses Kiriens Horn geht. Also, ja, aber der Fall ist cool. Den mag ja, das finde ich auch. Also ich hätte auch auf jeden Fall dieses mit dem... Den Anfangsfall hätte ich auf jeden Fall auch weglassen, dafür dann eben vielleicht diesen Luftspaziergang oder sowas dazugenommen, oder wie Manuel sagte, den Fall aus Band 16, der ja so die Einleitung war, ich weiß nicht. Aber man kann ja hier nicht einfach was anderes machen, als dass die Vorgabe vom japanischen Original ist. Das wäre ja auch ein bisschen komisch gewesen. Also kann man da EMA diesbezüglich nichts ankreiden. Kann man zwar nicht, aber mein Favorit wäre gewesen der Fall aus Band 30, der junge Meisterdieb, der auf dem Cover abgebildet ist. Stimmt, dann haben wir eigentlich alle Fälle schon durch, die man hier hätte abdrucken sollen, okay. Ja, also ich würde dem ganzen Band auf jeden Fall 5 von 5 Kaito Kid Monokel geben, also super gemacht. Und die Umsetzung ist auch 1A, bis eben auf ein paar Kleinigkeiten, aber da will ich jetzt auch nicht so groß drauf eingehen. Also 5 von 5 Kaito Kid Monokel hier für diesen super gemachten Sonderband, klasse Preis-Leistungs-Verhältnis und auf jeden Fall gehört in die Sammlung eines jeden Conan- und Kid-Fans und ja... Auch wenn man den Meisterdieb nicht mag. Und es ist auch mit Fehlern, mit ein paar Ungereimtheiten im Cover, macht es sich super im Regal. Das ist auf jeden Fall ein Eyecatcher, wenn man da hinguckt, man will es auf jeden Fall angucken. Von mir kriegt der 4,5 von 5, weil es eben kleine Fehler drin hat. Aber sonst ist er halt richtig gut. Mal finde ich gut für meine Sammlung und gehört definitiv rein. Und den Kauf bereut man, denke ich mal, nicht als Con-Fan. Für 6 Euro kann man da wirklich nichts sagen, für über 300 Seiten. Und das ist wirklich super, das Teil. Also ich würde nur 4,5 geben, weil ich eben ein wenig enttäuscht bin, dass genau der Fall, den ich wirklich mag mit Kaito Kid, auf dem Cover eben nicht dabei ist. Man muss aber auch sagen, dass dies der erste Conan-Band ist, auf dem das Cover wirklich komplett von Aoyama koloriert ist. Und nicht nur sonst immer ein Conan und dann hinten ein Bild. Das ist alles komplett handgezeichnet diesmal. Also ich würde dem Band 4,5 Sterne geben, also 4,25 oder so. Weil der ist schon cool und ich mag auch Kaito Kid voll und das ist voll, das muss für jeden Fan, aber die Fallauswahl hat mir jetzt nicht so gefallen, aber ansonsten top. Ja, dann können wir insgesamt also sehr gut hier abschließen. Ich denke mal, unser Durchschnitt wird hier so bei 4 bis knapp 5, dank meiner Anzahl an Kid Monokeln, knapp bei 5 Kid Monokeln liegen und damit auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung für alle, die hier noch unentschlossen sind. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen darüber aufklären, was in diesem Band alles vorhanden ist und euch auch dazu bewegen, diesen Band vielleicht kaufen zu können oder vielleicht haben wir euch auch abgeschreckt, wer weiß. Wäre auf jeden Fall schön, wenn ihr vielleicht einen Kommentar da lasst, wie ihr diesen Podcast fandet. Und ansonsten könnt ihr uns auch gerne auf iTunes abonnieren, dort sind wir als ConanCast zu finden. Auf Facebook sind wir als ConanNews, auf YouTube als ConanNews, auf Twitter als ConanNews. Und ja, in diesem Sinne sage ich dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hallo, Vater. Moni, hast du noch eine Bewertung? Ich hab den Pfennig nur noch in mein Telefon gegeben. Dumm, dumm. Frauen halten alles auf. Wie war das? Ich hab immer was. Next Conning Casting, sagenhaftes Island.